Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo. Der Hilarius hier und das ist die erste Folge von Wirtschaftspolitik für Dummies. Die ganze Sache hat einen kleinen Hintergrund, nämlich ich glaube, wir brauchen in der Piratenpartei eine wirtschaftliche Alternative zu dem, was bisher passiert. Und ich habe davon keine Ahnung und deswegen frage ich jetzt. Und der Herr, der sich da im Hintergrund so schön räuspert, das ist der Peter Wittfeld, unser Finanzfachmann am Gummersbacher Stammtisch. Und immer wenn ich erstmal keine Ahnung von sowas habe, dann frage ich den, den ich kenne und der sich auskennt. Und das ist Peter. Hallo Peter. Grüß Scholarius. So, ich möchte jetzt erstmal wissen, wie der Ist-Zustand ist. Also wir haben seit Jahren hören wir eigentlich nur noch schlechte Nachrichten. Ist der Ist-Zustand so schlecht? Der wirtschaftliche, finanzielle? Ja, eindeutig ja, weil man erkauft sich eigentlich nur Zeit. Normalerweise wäre es schon so gewesen, dass im Jahr 2008 die Banken pleite gewesen wären und man hat dann halt eben jede Menge Geld reingeschaufelt. Das ist aber eigentlich einfach nur ein Kaufen von Zeit. Irgendwann wird's knallen. Das hat, glaube ich, eine von Mises österreichische Schule der Volkswirtschaft schon vor 100 Jahren gesagt, dass es halt eben, wenn man diese Dinge immer weiter aufpusht, dass es nichts hilft, irgendwann wird's knallen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er recht hat. Mhm. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir die Banken nicht gerettet hätten? Natürlich schwierig zu sagen. Wir haben es bisher ja gemacht, aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich gar nicht so sehr viel passiert wäre. Auch wenn das jetzt ein bisschen, manche sagen, der spinnt ja wohl etwas. Aber ich glaube wirklich, es wäre gar nicht so ganz tragisch geworden. Dieser Gigantismus, den wir haben, der ist eigentlich ohnehin meiner Meinung nach ziemlich schädlich. Wenn eine Deutsche Bank mit 45 Milliarden Eigenkapital 2 Billionen Bilanzvolumen vor sich herschiebt, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und wenn man solche Dinge noch stützt und sagt, die sind systemrelevant, ich weiß nicht, ob die systemrelevant sind. Ich denke eher, dass Dinge systemrelevant sind, die den Menschen nutzen. Und ein solch aufgeblähtes Instrument wie unsere Bankenlandschaft nutzt den Menschen definitiv nicht. Ja, oder zumindest nur einem kleinen Teil der Menschen. Also so meinem Gefühl nach. Es wäre sicherlich was passiert. Banken wären pleite gewesen, es wären für einige Leute die Einlagen verschwunden, sozusagen. Ja, aber man muss natürlich auch unterscheiden. Wir haben ja Banken vor Ort. Die sogenannten Brot- und Butterbanken, Raiffeisenbanken, Volksbanken, Sparkassen und ähnliches. Und bei denen ist halt eben so, das läuft ja eigentlich. Das ist ja nicht unbedingt ein Thema. Wobei man ganz klar sagen muss, die Dachorganisationen derselben haben natürlich auch daneben gelegen. Ganz logisch. Also zum Beispiel unsere heißgeliebte WestLB, die auch das Land NRW ganz schön in die Scheiße geritten hat. Sozusagen. Ja. Ja. Gut. Die Situation, ich hab ja geschrieben, die Situation ist so, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auf. Stimmt das? Im Moment ja. Woran liegt das? Wir schauen uns einfach mal so den deutschen Arbeitsmarkt an oder die Wirtschaft als solches. Wir haben in den letzten 10 Jahren roundabout einen Produktivitätszuwachs gehabt von 23% und die Nettolöhne sind um 1,6% gestiegen. So, über den Daumen. Da ist eine relativ große Lücke. Wer hat diese Lücke kassiert? Die Besitzer. In der Regel die Besitzer der Firmen. Kann man ja auch ganz deutlich machen. Wenn ich ein Arzt bin und lasse mich nieder, dann kann ich vielleicht im Laufe meines Lebens, wenn ich fleißig bin, ein Sparvolumen erreichen aus normaler Tätigkeit ganz alleine von, naja, sagen wir mal 1,5, wenn ich ganz großes Glück habe, vielleicht auch 2 Millionen. Wenn sich ein Aldi selbstständig macht, hat er logischerweise eines, er hat jede Menge Menschen, die irgendwann für ihn arbeiten. Dadurch kann er natürlich sein Vermögen maximieren. Alleine hätte er es nie so auf die Reihe bekommen. Und da erkennt man schon dran, dass da ein bisschen was aus dem Ruder läuft. Und die Summen, die man da teilweise hört, auch die Summen, die teilweise die Konzernlenker bekommen, also an Jahressalär, die sind eher astronomisch. Also so aus der Sicht eines normalen Menschen sozusagen, eines normalen Arbeitnehmers, sind die ja irgendwo weit in den Himmel geschossen. Naja, da kommst du natürlich wieder in den Bereich der Neiddiskussion, da dürften wir eigentlich gar nicht hinkommen. Wir können uns einfach überlegen, so als Piraten, wollen wir in diesem Tenor weitermachen, dass wir sagen, wir müssen jetzt eine Vermögenssteuer einführen und wir müssen das Geld der Reichen kappen, oder sollten wir nicht lieber dafür sorgen, dass die Menschen en gros, also alle, deutlich mehr Geld in der Tasche haben? Das könnten wir ja erreichen. Wir müssten halt eben nur dann dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt in Deutschland aktuell keinerlei Steuern zahlen, eventuell doch mal sich an dem Steueraufkommen beteiligen. Gut. Aber ganz prinzipiell, wir sagen ja, wir sind ja in einer Krise. Rezession wird immer wieder gesagt und so weiter. Liegt das nicht auch daran, dass die Schere immer weiter aufklafft? Also meine Idee ist jetzt, die Leute, die kein Geld haben, die Leute, die Hartz IV bekommen und von keine 400 Euro im Monat leben sollen, was nicht einfach ist, die würden ja, wenn sie jetzt stattdessen irgendwie 800 Euro bekommen, würden die ja die 800 Euro auch ausgeben. Ja. Klar. Die Leute, die weiß ich nicht wie viele Millionen haben, die können ja ihr Geld gar nicht ausgeben. Natürlich nicht. Deshalb muss man ja dafür sorgen, dass der Normalo, meinethalben auch der Hartz-IV-Bezieher oder Arbeitslosengeld-II-Bezieher, dass der entsprechend Kapital in die Hand bekommt. Logisch. Wir sehen ja auch, ich meine, meine Frau arbeitet im Einzelhandel. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, und das wird auch statistisch belegt, geht es im Einzelhandel ja nicht so besonders gut. Das heißt, die Umsätze sind weitestgehend rückläufig. Und die Menschen kaufen bei Amazon und bei großen Ketten ein, gehen aber kaum noch in die Städte. Wenn du jetzt hier unten in unser Städtchen reingehst, dann siehst du diverse Leerstände, kommst in andere Städte rein, siehst du Ähnliches. Ja. Und das zeigt ja eigentlich, dass irgendwas an unserem System nicht so ganz passend ist. Die Menschen machen sich aber auch keine Gedanken darum, wenn sie jetzt bei einer Kette einkaufen, dass sie dadurch natürlich den normalen Einzelhändler vor Ort deutlich schwächen. Das ist einfach so. Und ich habe nichts davon, wenn Amazon immer reicher wird oder alles bei eBay gekauft wird und so weiter und so fort. Das ist halt eben ein Problem. Da sehne ich mich ganz ehrlich gesagt vielleicht in frühere Zeiten zurück, weil das war dann einfach ein bisschen anders. Ja, dann war früher wieder alles besser. Aber da würde ich auch kritisch jetzt zu dem sein, was du da sagst. Ich glaube einfach, dass es immer wieder den Punkt gibt, wo sich einfach durch Technologie Sachen verändern. Und so wie es heute im Stadtbild eben keine Droschken mehr gibt, gibt es eben wahrscheinlich in Zukunft auch nur noch selten und nur noch wenige Buchhändler. So leid mir das persönlich tut, weil ich das immer sehr schön gefunden habe, zum Buchhändler zu gehen. Da gab es übrigens gestern bei WDR5 eine wunderbare Sache, dass die großen Buchhändler, also diese Thalia und wie sie heißen, dass die also wirklich Probleme haben, sich kleiner setzen, aber der kleine Buchhändler vor Ort, durchaus Umsatzzuwachs hat. Die sind dann auch recht kreativ. Da gibt's beispielsweise irgendwo jemanden, der backt morgens einen Kuchen und die Leute, den stellt er dann ins Internet und dann kommen die Leute und trinken da mal gemütlich einen Kaffee, essen ein Stückchen Kuchen, schauen sich dabei die Bücher an und so weiter. Also da gibt's also eben schon kreative Leute. Ja, ich will ja nicht sagen, dass es das andere nicht geben soll. Das meine ich ja auch gar nicht. Was ich nur meine ist, nehmen wir beispielsweise einen Bäcker. Wenn ich Bäcker vor Ort bin und sehe dann gleichzeitig, dass in jeder Kette ein Backautomat aufgestellt wird, wo die Teiglinge aus Polen geliefert werden und die werden dann für 18 Cent verkauft. Ja, dann habe ich schon ein echtes Problem als Bäcker, dauerhaft halt eben davon leben zu können. Ich habe auch einen guten Bekannten, dem geht's im Moment halt eben diesbezüglich auch nicht wirklich gut, weil er halt eben durch den Konkurrenzdruck irgendwo in die Ecke gestellt wird. Von der Qualität der Produkte her ist es überhaupt keine Frage, dass normalerweise die Brötchen, die ich beim Bäcker hole oder das Brot, eine höherwertige Qualität hat als vielleicht die Sachen, die ich mir beim Discounter hole. Und das Problem dürfte wahrscheinlich darin liegen, dass die Menschen, wenn ich Hartz-IV-Bezieher bin, einfach überhaupt keine Wahl mehr habe. Ich habe wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit zu sagen, ich kaufe nicht bei Kick, ich kaufe nicht bei Aldi, sondern ich muss halt eben da kaufen, weil ich mir andere Dinge, höherpreisige, einfach auch nicht leisten kann. Ja. Also ich würde auch davon ausgehen, wenn also allgemein das Geld etwas besser verteilt wäre, würden sicherlich auch mehr Leute dann zu besseren Sachen greifen. Also alleine schon aus gesundheitlichen Gründen letztendlich oder einfach weil es besser schmeckt. Logisch. War gestern auch ein sehr interessanter Bericht. Ebenfalls WDR5, war gestern im Auto unterwegs, von daher habe ich da ein bisschen was mitbekommen. Ja. Und da ging es dann halt eben auch um, dass eine junge Frau am Markt steht und unglaublich viel Ahnung von Tomaten hat. Und in der EU, die Gurken zwar genormt sind, aber die Tomaten Gott sei Dank nicht mehr, sodass alte Züchtungen wieder angeboten werden können. Und da gibt's wohl riesige Geschmacksunterschiede. Ja, und Leute, die es sich leisten können, kaufen sich dann halt eben eine Tomate, die von vornherein so schmeckt, als wenn Pfeffer und Salz drauf wäre oder es ist süß oder was auch immer. Hm. Ja, also man erreicht da ja enormes Aroma. Sogar bei uns hier vor der Haustür inzwischen. Also wir haben hier sehr leckere Cherry-Tomaten. Ich schweife ab. Ist ja nicht tragisch. Wobei, du hast eben gesagt, Neiddebatte. Verstehe ich, dass du das wollen wir ja auch eigentlich gar nicht. Darum geht's ja eigentlich auch gar nicht. Das Problem ist allerdings schon, wo soll das Geld herkommen? Also letztendlich, ich bin ja immer irgendwann gelernter Mathematiker und bin daher auch der Physik nahe und da gibt's diesen Energieerhaltungssatz und das ist, glaube ich, für Geld gilt der ja eigentlich auch. Also dass wenn jetzt irgendwie alle mehr Geld haben sollen, dann müssen ja auch irgendwem das Geld weggenommen werden. Wahrscheinlich noch nicht mal weggenommen werden. Wir haben umsatzsteuerpflichtige Geschäfte in Deutschland, die bewegen sich so um die 5 Billionen. Und wir haben natürlich auch eines, wir haben ein unglaublich ineffizientes Steuersystem. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du hast ja auch heute so eine schöne Sache geschrieben bezüglich dieser CD-Kaufgeschichten hier in NRW. Ja. Habe ich ja auch so meine eigene Meinung zu. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Hab ich gelesen. Ja. Also in Deutschland ist es einfach so, dass die Steuer aus meiner Sicht komplett ungerecht ist. Es kann nicht sein, dass jemand, der Riesenkapital hat, 25% nur auf die Zinsen an Kapitalertragssteuer zahlt und wenn jemand voll arbeiten geht und über 52.000 verdient, dass dem dann 42% abgenommen werden und bei über 250.000 dann 45%. Also da ist ja eine Diskrepanz, die ist ja unglaublich. Wenn man dann noch überlegt, dass diese ganzen Steuern im Verkaufspreis hier enthalten sind. Übrigens auch diese riesen Boni respektive Einkünfte von Managern und ähnliches. Das ist ja alles im Verkaufspreis des Produktes enthalten. Dann stelle ich mir immer wieder die Frage, warum macht man das? Warum muss man ein Produkt oder ein Einkommen besteuern, so zwischendurch? Oder nehmen unsere Beamten, die werden ja auch immer nur bezahlt aus Steuereinnahmen, ne? Oder halt eben aus Anleihen von Staat, wenn der Staat halt eben mit den Steuereinnahmen nicht auskommt. Und dieses könnte man ja vielleicht auch etwas anders gestalten, wenn man einfach am Verkaufspunkt eine Steuer erhebt, und zwar an jedem Verkaufspunkt. An dem Verkaufspunkt während der Warenherstellung und schlussendlich dann halt eben auch im Laden später, wenn das schlussendlich das Produkt verkauft wird, das Fertige. Wenn man das machen würde, und wir nennen es einfach mal Bonus, und würden einen Bonus von 20% erheben auf diese umsatzsteuerpflichtigen Geschäfte, dann hätten wir schon 1 Billion an Steuereinnahmen pro Jahr. Aktuell dümpeln wir etwa so bei 550 Milliarden rum. Der Unterschied kommt eigentlich daher. Ich kenne so gut wie keinen internationalen Konzern, der in Deutschland Steuern zahlt. Die können immer ausweichen. Und da geht dem deutschen Fiskus und dem Staat als solches unglaublich viel verloren. Die würden bei dieser Gestaltung der Steuer logischerweise zahlen müssen, weil halt eben im Inland hergestellt wird. Und dann könnten sie natürlich auch sagen, okay, wollen wir eigentlich nicht, wir gehen ins Ausland. Aber dann wäre der Markt in Deutschland mit 81 Millionen wahrscheinlich auch zu für die, weil wir natürlich auch da Regularien schaffen würden, dass das halt eben so nicht läuft. Also es gäbe Möglichkeiten, aber die sind natürlich nicht beliebt, weil dann kommt wieder die sogenannte Neiddebatte. Ja, das können wir nicht machen, weil dann haben ja die Leute, die jetzt beispielsweise sehr hohe Einkünfte haben und wir würden jetzt nur noch die Umsätze besteuern, dann können die ja völlig frei über ihr Einkommen verfügen. Ja klar, ist ja kein Problem. Diese Preise beziehungsweise diese Kosten habe ich heute in den Preisen ja auch schon drin. Ich habe sämtliche Steuern drin, ich habe alles drin, komplett. Also man braucht ja einfach mal nur sowas kalkulieren. Also ein wirklich dramatisch einfacher gestricktes Steuersystem, ja, würde deiner Meinung nach schon viel helfen in dieser Hinsicht. Würde viel helfen, wenn man natürlich sagt, okay, wir müssten aber noch zu Gerechtigkeitszwecken sagen, die wirklich Reichen, die müssen wir an der Kandare nehmen und wir müssen halt eben da noch eine Zusatzsteuer schaffen. Mein Gott, ja, kann man ja machen. Meiner Meinung nach muss man es nicht, aber man könnte es tun. Man könnte auch die Vermögen insgesamt beschränken. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass jemand was dagegen hätte, wenn er da 30 Millionen beispielsweise als Grenze sehen würde. Boah, ich denke, ich käme da sehr lange mit aus. Schätze mal, du auch, ne? Oder? Ja. Fände ich in Ordnung. Also wäre nicht das Problem. Ja, also das ist ja auch eine interessante Sache. Da wurde ja auch immer wieder darüber gesprochen. Es ist immer wieder die Frage nach Mindestlöhnen. Wie wär's denn mal mit Maximallöhnen? Wäre ja auch mal interessant. Fand ich auch mal eine interessante Diskussion, weil man auf einmal die ganze Sache mal von einer anderen Seite sieht. Ja, natürlich. Warum nicht? Wobei dann natürlich die Frage bleibt, da muss ja irgendwo sozusagen, irgendwo muss da ja auch wieder das Geld herkommen. Also würden wahrscheinlich die Margen dann kleiner, vermute ich mal. Nein, die Umsätze sind ja sowieso da. Also wenn ich wirklich sämtliche Steuern und sämtliche Privilegien abschaffen würde. Also gestern ging ja über den Ticker diese Geschichte mit dem Ehegattensplitting. Ja. Das brauchen wir ja nicht. Da in dem Moment wäre das ja erledigt. Ja. Solche Dinge wären ja dann komplett weg. Es gäbe keine Steuer beziehungsweise Steuervergünstigung mehr auf irgendwelche denkmalgeschützten Häuser und Ähnliches. Denn das ist ja eigentlich das Problem, was wir heute haben. Jeder, der einigermaßen Kapital hat, der zahlt ja auch nicht wirklich die Steuer. Das muss man ja klipp und klar sagen. Da geht man ja hin und findet Mittel und Wege, um mit Steuerersparnis noch sein Vermögen zu erhöhen. Das ist ja normal. Solche Dinge wird es dann einfach nicht mehr geben. Und da kommt halt eben jede Menge Geld zusammen. Das ist so. Ja, ich sag mal, solange man die Steuerschlupflöcher öffnet, werden sie sich auch immer Leute benutzen. Das ist ja total logisch. Genau, und dieses ineffiziente System, was wir haben, das besteht ja nur aus Steuerschlupflöchern. Das ist einfach so. Ich glaube, du machst dich gerade zum Feind von jedem Steuerberater. Der wird dann ja völlig überflüssig. Stimmt, ja. Aber nicht nur zum Feind des Steuerberaters, auch zum Feind des Finanzbeamten. Wobei man muss natürlich hingehen und sagen, man muss die ganze Sache kontrollieren. Aber ganz ehrlich gesagt, ich mache mich auch zum Feind von mir selbst, weil ich sage, auch Finanzberater, so wie ich das bin, wir wären in einem vernünftigen System komplett überflüssig. Und ich hätte da auch gar nichts gegen, sage ich auch ganz ehrlich. Ich würde gerne vernünftig Gitarre lernen und mehr Zeit haben für vernünftige Sachen. Und ich stelle mir immer wieder vor, wie toll es wäre und wie viel Kreativität freigesetzt würde, wenn jemand sagen kann, ich kann völlig ohne Angst vor Altersarmut alt werden und ich habe auch jetzt kein Problem, vernünftig zu leben. Und da finde ich den Ansatz von den Piraten mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zwar sehr schön und ehrenwert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, soll ich jemandem sagen, von 800 Euro kannst du eigentlich vernünftig leben? Das kann nicht sein. Also wir müssten den Anspruch haben, dafür zu sorgen, dass jeder mindestens sag mal so 2000 Euro im Monat zur Verfügung haben sollte. Und das würde auch funktionieren, meiner Meinung nach. Ja, ich höre aus deinen Worten das Bandbreitenmodell schon heraus schimmern. Das ist aber, wollte ich aber heute nicht noch vollständig erklären. Muss ja auch nicht sein. Dafür auch noch die Zeit nicht ganz reicht. Wobei ich mir auch noch überlege, ob ich das nicht nochmal zu einem extra Thema mache. Es gibt ja momentan diverse Versuche, auch in der Partei neue Ideen nach vorne zu bringen. Da werde ich sicherlich auch noch ein paar Leute fragen, was noch so an anderen Ideen da ist. Da kam ja gestern was Gutes, ne? Das Wirtschaftssystem. Also diese... Im Liquid Feedback? Genau. Ich habe den Link gesehen, aber ich hab's noch nicht durchgelesen. Das muss ich dann wohl auch mal tun. Also fand ich richtig gut. Und wenn man, da steht da unten beispielsweise, die Piratenpartei setzt sich daher für die Schaffung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein, das allen Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in Würde unabhängig von ihrer ausgeübten Lohnarbeit ermöglicht, weil die Piratenpartei nämlich wirklich festgestellt hat, und das finde ich unglaublich klasse, dass es überhaupt nicht mehr genügend Arbeit gibt für die Menschen, die vernünftig zu bezahlen wäre oder ist. Das finde ich übrigens ganz interessant. Also ich erinnere mich, dass in den 80ern die Gewerkschaften schon mal so weit waren. Die haben damals gesagt, 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, wir haben nicht mehr genug Arbeit, wir müssen mit weniger Arbeit auskommen. Und irgendwie dieser Gedanke ist dann irgendwie wieder eingestampft worden, weil man offenkundig in den 90ern und den Nullerjahren da wieder völlig von abgerückt ist und man wieder geglaubt hat, dass das System, was wir momentan haben, funktioniert. Ja, man hat ja sowieso so eine unglaublich tolle Sache gemacht. Also wir nennen das, glaube ich, neoliberal, was da so aktuell läuft. Ja. Ich sagte ja eben, wir haben in den letzten Jahren so 23% etwa an Produktivitätszuwachs gehabt und 1,6% an Lohnzuwachs. Gleichzeitig sind aber 2 Millionen prekäre Arbeitsplätze entstanden, also wo Leute zu Niedrigstlöhnen arbeiten, teilweise Aufstocker und Ähnliches. Das bedeutet aber, die 1,6%, irgendwer hat ja natürlich mehr verdient. Klar, das sind die Auswüchse nach oben, die das ganze Lohnniveau dann trotzdem noch etwas nach oben ziehen. Aber der Normalbürger, der Normale, der hat halt eben nicht mehr. Und wenn man sich die gesamte Situation anschaut, kann man das einfach nicht so lassen. Solche Dinge kann man nicht stehen lassen. Wir haben nahezu 900 Tafeln in der Bundesrepublik. Wir sind ein reiches Land. Wir hätten Möglichkeiten. Warum machen wir es nicht? Warum setzen wir die Dinge nicht einfach mal um? Warum setzen wir uns nicht durch? Muss es bei uns auch erst so sein, dass bei Demonstrationen Läden geplündert werden, damit die Armen mal wieder was zu essen kriegen, wie es gestern oder vorgestern in Spanien passiert ist? So weit darf es gar nicht kommen. Oder sollen wir sogar warten, bis das wieder irgendjemand aus Österreich importiert wird mit einem Schnurrbart? Das darf gar nicht mehr sein. Aber wir sehen es ja, dass diese Dinge immer mehr Zulauf erhalten, also diese Strukturen. Also. Ja, also ich glaube auch, dass das immer einen Zusammenhang hat. Also sowohl, also ich glaube, dass irgendwann der Druck so weit wächst, dass es in irgendeiner Weise abgeleitet werden muss. Und diese Ableitung kann durch eine Art Revolution kommen, die kann aber auch durch einen Österreich-Import kommen, wie du das gerade so angedeutet hast. Und ich glaube, wir müssen verdammt schnell handeln, damit das eben nicht passiert. Sehe ich genauso. Und meinem Gefühl nach, wie gesagt, ich bin kein Fachmann für den Bereich, sonst würde ich ja nicht die Fragen stellen. Meinem Gefühl nach haben die Bundesregierungen, die letzten Bundesregierungen, also eigentlich seit Frau Merkel dran ist, seit der Großen Koalition, da ist nichts mehr passiert. Also vor allen Dingen nichts zum Positiven. Ja, vielleicht könnte man das auch so sagen, dass in der rot-grünen Regierung davor mit der Agenda 2010 die aktuelle Situation wirklich auch heraufbeschworen wurde. Denn damals sind auch die Deregulierungen des Finanzmarktes eingestellt worden und so weiter. Und das führt schlussendlich dazu, dass wir in der Situation sind, in der wir sind. Wenn man weltweit ein Bruttosozialprodukt hat, wobei die Messgröße mag ich nicht, aber egal, von 60, 65 Billionen und hat Derivate in der Welt, um die Welt kreisen von 600 und irgendwas Billionen und dann noch Devisengeschäfte von 1.400 Billionen, dann weiß man, dass ziemlich vieles eigentlich komplett aus dem Ruder gelaufen ist und wir uns überhaupt nicht mehr auf dem normalen wirtschaftlichen Bereich bewegen, sondern man versucht einfach Geld mit Geld zu verdienen und das funktioniert einfach nicht. Das Geld kriegt von alleine keine Kinder. Korrekt. Man kann auch hingehen und kann mal versuchen, einem Geldschein eine Schaufel in die Hand zu geben. Da wird nichts passieren. Ja. Ich finde ja auch immer interessant, dass immer mal wieder gesagt wird, da ist viel Geld verbrannt worden an der Börse. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da mit dem Flammenwerfer stand. Also habe ich immer das Gefühl, dass das Geld muss ja noch irgendwo sein. Naja, wenn ich heute Aktien kaufe für, sagen wir mal, 100.000 Euro, dann habe ich ja jemanden die 100.000 Euro gegeben, habe jetzt die Aktien, wenn die morgen um 50% fallen, habe ich Papiere, nämlich Aktien im Wert von 50.000, aber die 100.000 sind natürlich immer noch da. Klar, logisch, die hat ja ein anderer bekommen. Ja, und also diese ganze Erzählungen von dieser, ja, eben von dem Geldverbrennen, von diesen großen Verlusten, die da passieren. Diese großen Verluste sind ja immer auch Gewinne eines anderen. Ja, klar. Und von daher halte ich das einfach auch sprachlich für unglaublich falsch. Also da denke ich mir echt manchmal so, die Journalistenkollegen, ich sage jetzt mal Kollegen, weil ich jetzt auch gerade versuche, journalistisch zu arbeiten. Diese Journalistenkollegen, die haben irgendwo den Schuss nicht gehört, weil da funktioniert die Sprache einfach nicht. Es wird vorgegaukelt, Geld würde verloren gehen. Das stimmt nicht. Es gibt immer noch Leute, die daran nutznießen. Ja, es gibt auch eine Studie. Da hat man mal untersucht, inwiefern die Banken, wenn sie jetzt Zertifikate auf den Markt bringen oder hier diese Geschäfte, die sie mit den Kommunen gemacht haben, inwiefern sie das Risiko tragen. Da hat man festgestellt, dass das Verlustrisiko für die Banken sich bei ungefähr 15% bewegt. Und man muss nach heute natürlich wissen, wenn ich ein Zertifikat abschließe bei einer Bank oder wenn ich als Kommune hingehe und mache irgendwelche Swap-Geschäfte mit der Bank, dass die Bank einen enormen Vorsprung hat, alleine an Wissen und die konstruiert ja diese Produkte. Und ich kann eigentlich nur verlieren. Es gibt die Bank gewinnt nahezu immer. Die Chance, dass ich selbst gewinne, ist überschaubar. Die Bank gewinnt nahezu immer. Also wir sind jetzt in einem Bereich, wo die Deutsche Bank dann eher nach Casino klingt als nach irgendwas anderem. Das ist so, ja. Gut, ich habe vor, wann war das, 2008 oder wann war das mit der Bankenkrise? Mhm. Damals habe ich gesagt, als Pokerspieler weiß ich, man sollte gutem Geld kein schlechtes hinterherwerfen. Mhm. Also, da hast du recht. Wenn schon viel Geld verloren ist, dann sollte ich auf gar keinen Fall noch irgendwas in eine Hand reinsetzen. Ja. Weil die Chance des Gewinns unglaublich gering ist. Richtig. Hätten wir das mal getan, was? Sehe ich auch so, ja. Hätten wir besser mal getan. Und man braucht ja nur mal versuchen, sich die Zinsen auf unsere aktuellen Staatsschulden auszurechnen, wenn beispielsweise eine amerikanische Ratingagentur hinkommt und sagt, ihr seid jetzt mal B. Und dann geben uns diese sogenannten ominösen Märkte keine Kredite mehr zu 0% Zinsen, sondern auf einmal sind wir dann vielleicht irgendwann mal in spanischen Verhältnissen und zahlen 7 und das bei 2,155 Billionen offiziell zugegebenen Schulden, bei über 700 Milliarden Tage 2 Verbindlichkeiten, beziehungsweise wir haben Guthabenverbindlichkeiten sind in der südlichen Peripherie. Also wenn man das einfach mal hochrechnet, bei dem, was wir jetzt alles so ins Feuer geworfen haben, dann kann man nur sagen, gute Nacht, denn verdient werden müsste es aus unserer Wirtschaftskraft und das ist nahezu nicht zu leisten. Na, das ist ein schönes Schlusswort. Mein Timer ist schon angewiesen. Wir machen an dieser Stelle mal Schluss, aber ich glaube, ich werde dich die Tage irgendwann mit neuen Fragen quälen. Mach das. Und ich suche mir noch ein paar andere Leute, die ich auch noch mit Fragen quälen kann. Ja, du kannst gut quälen. So kennen wir dich. Alles klar. Okay. Also. Danke fürs Gespräch. Gerne. Bis dann. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.